Balobaki mamobali koboya ete oyokaka te mokolo akotondwa to akokuma te oleli mobali ya kei mongengi ye akomi lelo monzemba kimonzemba kopasi onyama ya ye mawa kopenganakanga lokola moyibi lelo laninga lokola nsomi kokomi selesele mbamba bianza aye mawa ye Lelo monzembae, ki monzemba ko pasi o lianza ae mawa Kopenga na kanga loko la moibi, lelo la ninga loko la somi Koko mi sele sele mamba, lianza ae mawa Okay.